Yeah. Bra. Techno beat, hip hop beat, ich rap ist hier den Top of Seat. Techno beat, hip hop, techno beat. Don't stop schieß, non stop fiend, auch ich muss jetzt den Kopf abziehen. Auch mit Gitarre oder Bass ist cute und King in Holla Jazz. Und für dich gibt's Zahnersatz, Standard 6 in Deutsch auf Satz. Scheißegal, cute Abitur und cute, keine Partitur. Ich mein ja nur Spaß, die der Junge ist total absturz. Wo ist die Kette? Welche Kette, mit der ich dich durch den Dreck gezogen hätte? Du fragst, was? Wer bist du denn noch? Cute war mal ein Kackstudent. Fuck Dozent, inkompetent. Ich werde Bundespräsident. Ein Showtalent im Parlament. Für USA gibt's Testament. Du Youngs, Netzwerk verteilt. Ich schick dann mal die Merkel heim. Bundestag, cute Atze rein. Schon immer wollte ich Kanzler sein. Für Ingolstadt gibt's ne kurze Fix. Cute zerfetzt mit coolen Hits. Killer Kinesi und Atzen cute. Merk dir eins, Alter, dass du gut. Killer Kinesi und Atzen cute. In mir fließt pure Schanzer Blut. Atzen cute, Atzen cute. Nächster Part, zerlegt hart, nur für den Track aufgespart. Zur Brotzeit gibt's Nackenklatscher, du Bitch, schmeckt dir eins, wir sind zehnfach krasser. Komm uns gut, wir fahren dich tot. Kids sind froh wie bei Haribo. Von rechts eine Watsche, es macht Ding Dong. Cute ist bekannt als King Kong. Meine Art heißt Kampfsportart und Kick besser als Van der Vaart. Cute, was willst du noch sagen? Ihr wärmt die Matte, ihr könnt Cock blasen. Klick, klick, bang, du weißt Bescheid. Ich schieß auf dich, deine Frau und geheim. Das ist nur wie Stripski Standard. Mein Schwanz über dein Gesicht wandert. Mein Nachbar blüht jetzt ganz reich. Dabei ist sein Schwanz klein. Scheiß auf Spider und Superman. Den Butch macht arbeitslosen Geld. Für Ingolstadt gibt's ne kurze Fix. Cute zerfetzt mit coolen Hits. Killer Kinesi und Atzen cute. Merk dir eins, Alter, das tut gut. Killer Kinesi und Atzen cute. In mir fließt pure Schanzer Blut. Atzen cute, Atzen cute, Atzen cute, Atzen cute. Es tut mir leid, Cute ist der Beweis. Jetzt weiß Ingolstadt Bescheid. Du willst Spaß und Chatten sehen? Dann geh auf kaboom.de. Hui Sehne, Typen ohne Szene. Nach meiner Faust kullern die Tränen. Sub, Soul, Junkie, Treff. Volker spaßt, fick den Chef. Weiter geht zum Opfertreff. Eiskeller, bump ich jetzt weg. Schwitzen, stinken, engster Raum. Der Club ist kleiner als mein Gästeraum. La, Diva, Hurensöhne. Richtig gehört, ihr Hurensöhne. Schwanzvergleich, mein Nah ist härter. Ein Meter größer und stärker. Ich fick alle Ficker, die denken, die können mich ficken. Fuck you, fickt euch den Weit, die können mich ficken. Bushi, Kurats, Kote, Jewe, Cute King Kong zeigt euch die Grenze. Für Ingolstadt gibt's ne kurze Fix. Cute zerfetzt mit coolen Hits. Killer Kinesi und Atzen cute. Merk dir eins, Alter, das tut gut. Killer Kinesi und Atzen cute. In mir fließt pure Schanzer Blut. Atzen cute, Atzen cute, Atzen cute, Atzen cute, cute, Alter. Woo. Jawohl, Alter. Ich fix sie alle, Alter. Wuhu.